Scheiße schreiben. Gibt es in unserem Massagesalon gibt es Schnäpse aller Orten. Die meisten Gäste wünschen sich erstmal ein Ort. Heute Termin im Massagesalon. Wo sucht man Entspannung im Massagesalon? Chantal springt nackt auf den Tisch, weil das hier so üblich ist. Gibt es Schnäpse aller Arten? Die meisten wünsche ich erstmal einen harten. Aus einem Separé, da hört man ein Getrön. Da toben 20 Herrenvertreter von Zitrön. Was ist hier los? Der Saal fängt an zu schwärmen. Jeder weiß, wer kommt, gierig sind die alten Herren. Den Raum betritt die feiste Lulu. Mit ihrer Oberweite tänzen ihr beide Augen zu. Heute Termin im Massagesalon. Wo sucht man Entspannung im Massagesalon? Chantal springt nackt auf den Tisch, weil das hier so üblich ist. Heute Termin im Massagesalon. Wo sucht man Entspannung im Massagesalon? Chantal springt nackt auf den Tisch, weil das hier so üblich ist. In uns brennt das Leidenschaftsfeuer, doch leider wird es uns viel zu teuer. Was soll man denn machen? Leer sind die Taschen, denn diesen Spaß bezahlen nicht die Kassen. Heute Termin im Massagesalon. Wo sucht man Entspannung im Massagesalon?